TKKG Junior, Folge 17, Oskar in der Falle. In Gabis Nachbarschaft verschwinden neuerdings Haustiere. Jedes Mal, wenn das geschieht, wird ein weißer Lieferwagen in der Siedlung gesehen. Sind die Tiere vielleicht entführt worden? Seltsam ist allerdings, dass kein Lösegeld gefordert wird. TKKG übernehmen den Fall und fischen zunächst im Trüben. Als TKKG eines Nachmittags hilflos dabei zusehen müssen, wie auch Gabis Hund Oskar entführt wird, ist es höchste Zeit, die skrupellosen Tierfänger dingfest zu machen. Doch wo steckt Oskar nur? Und wie finden sie die Täter? Mit Mut und Köpfchen geraten TKKG schließlich auf die richtige Fährte. TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oskar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Dreh. Zusammen sind wir TKKG. Oh, na du Arme. Kommst du von da oben nicht mehr runter? Ist der Ast zu hoch? Kleine Kätzchen müssen aufpassen, wenn sie auf Bäume klettern. Ist ja gut. Jetzt bin ich ja da und helfe dir. So. Und jetzt komm. Hm? Na los. Trau dich. Ja. Noch ein kleines Stückchen. Dann hab ich ihn. So, so ist gut. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm. Du willst wieder zu Frauchen und Herrchen, was? Ja, das verstehe ich gut. Aber das geht leider nicht. Wir machen jetzt nämlich eine kleine Spazierfahrt. Guck mal. Das da im Auto ist der liebe Olli. Hallo, kleine Mietz. Und der liebe Olli hat einen feinen, kuscheligen Käfig für dich mitgebracht. Ja, den hier. Der ist ganz fein und so kuschelig. Hey, hier geblieben. Hey. Au. Verdammt, das Vieh hat mich gekratzt. Los, rein mit euch. Da hinten kommen Radfahrer. Ja doch, ich häng an dieser blöden Dornenhecke fest. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Shit. Los. So, und ab dafür. Das ist anstrengend. Hey, könnt ihr nicht aufpassen? Hier ist Tempo 30, geht's noch? Oh, Mann. Das war ganz schön knapp. Das kannst du wohl laut sagen. Alles okay bei euch? Ja, alles in Ordnung. Bei Oskar und mir auch. Ich wäre Pfote fast hinten drauf geknallt, aber sonst ist alles gut. Und bei dir, Karl? Mit dem Schrecken davongekommen. Der Fahrer hat Glück, dass meine Eltern übers Wochenende verreist sind. Papi kann es nämlich nicht leiden, wenn Leute bei uns in der Siedlung so rasen. Wenn Kommissar Glockner das gesehen hätte, wäre er bestimmt sofort hinterhergedüst und hätte dem Kerl eine Anzeige verpasst. Na klar, mit Blaulicht und Martinshornklößchen. Zumindest hätte er sich das Nummernschild gemerkt. Dafür war der Transporter zu schnell. Oder wir zu langsam. Kommt, wir schieben die Räder bis zu unserem Haus lieber. Ja, los. Mhm. Ja. Wo sind deine Eltern überhaupt, Pfote? In so einem Wellness-Hotel auf dem Land. Bis übermorgen. Ah. Haben sie von Freunden zum Hochzeitstag bekommen. Och, die feinen Leute. Schön, dass deine Oma in der Zeit bei euch wohnt. So sehen wir sie mal wieder. Ja, finde ich auch. Gefällt sie eigentlich in ihrer Senioren-WG? Ja, total. Da kommt auch jeden Tag ein Betreuer vorbei. Ach, gut. Weil Omi und die anderen ja schon ein bisschen tüdelig geworden sind. Aber kochen kann sie noch, oder? Sie kann noch ganz viel. Sonst hätten meine Eltern mich ja gar nicht mit ihr allein gelassen. Spekulierst du auf was zu essen, Klößchen? Na klar. Ich muss schließlich darauf achten, dass ich nicht völlig abmagere. Oh, das stimmt, du Armer. Erst das Schwimmen im Freibad. Und dann die schrecklich anstrengende Rückfahrt auf dem Fahrrad. Und das alles bei Temperaturen von über 30 Grad, bei denen der Schokoladenvorrat zum Schmelzen verurteilt ist. Menno, ihr seid gemein. Meine letzte Tafel Vollmilch ist wirklich geschmolzen. Die muss gleich erstmal in den Kühlschrank. Oh. Oh. Araya! Tag, Frau Behrens. Ist Ihre Katze ausgebüxt? Ja, leider nicht das erste Mal. Guten Tag, Gabi. Hallo, Jungs. Tag. Hallo. Guten Tag. Frau Behrens ist unsere Nachbarin und seit 3 Wochen stolze Besitzerin einer bildschönen, reinrassigen Siamkatze. Glückwunsch! Siamkatzen sind toll. Und ziemlich selten. Ist Ihr Garten deshalb mit Maschendraht eingezäunt? Ja, damit Araya nicht durch die Hecken auf die Nachbargrundstücke oder auf die Straße läuft. Oh. Manchmal klettert sie auch auf den Baum hier und kommt dann nicht mehr runter. Aber heute ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Wir haben sie leider auch nicht gesehen. Tut uns leid. Ja, total. Aber wir halten die Augen offen. Schließlich sind wir Detektive. Detektive? Na, das klingt ja aufregend. Dann hoffen wir einfach mal, dass ich eure Dienste nicht in Anspruch nehmen muss. In letzter Zeit werden hier in der Siedlung nämlich einige Tiere vermisst. Was? Davon habe ich auch schon gehört. Gegenüber bei Könnekes fehlt ein Bombay-Kater. Und drüben im Märchenweg ein Chinook. Was ist denn ein Chinook? Ein amerikanischer Schlittenhund. Die kommen fast nur in den USA vor. Und der Bombay-Kater von gegenüber sieht aus wie ein kleiner schwarzer Panther. Eine Kreuzung aus Burma-Kater und noch irgendwas. Auch total selten. Deshalb die ganzen Steckbriefe mit den vermissten Tieren an den Laternenpfählen und Stromkästen. Ja, die Leute sind schon ganz verzweifelt. Alle Tiere haben in ihren Gärten gespielt, bevor sie verschwanden. Hoffentlich sind sie nicht entführt worden. Meine arme Araya. Die taucht schon wieder auf. Oh ja. Und die anderen Tiere bestimmt auch. Ganz bestimmt. Hoffentlich. Sobald wir Ihre Katze oder eins der anderen Tiere sehen, sagen wir sofort Bescheid. Ich würde Ihnen ja ein Stück Schokolade zur Nervenberuhigung anbieten, aber die ist leider geschmolzen. Das ist entzückend von dir, mein Junge. Aber ich muss ein wenig auf meine Figur achten. Einen schönen Tag euch noch. Wiedersehen, Frau Behrens. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Araya! Sag mal, war das eine Anspielung auf mich, dass sie auf ihre Figur achten muss? Nee, glaube ich nicht. Aber du könntest drauf achten. Auf die Figur von Frau Behrens? Quatsch, auf deine. Echt jetzt? Musst du aber nicht. Sonst wärst du ja gar kein Klößchen mehr. Eben. Bleib einfach so, wie du bist. Genau das war mein Plan. Das beste Apfelmus, das ich jemals gegessen habe. Das war köstlich, Frau Glockner. Vielen Dank. Oh, ja, große Klasse. Dankeschön. Das freut mich, Kinder. Ach, Kartoffelpuffer sind meine Spezialität. Und erst das Apfelmus. Ein Kracher. Oh ja. Ist das selbst gemacht? War das selbst gemacht? Natürlich. Habe ich höchstpersönlich im letzten Herbst eingekocht. Oder war das schon im vorletzten? Ist ja auch egal. Weltklasse. Aber echt. Oh, herrlich. Seht ihr, Jungs? Es geht auch wunderbar ohne Fleisch. Ich esse jetzt seit 2 Monaten keins mehr. Hui, tatsächlich? Was? Ich habe einfach ein besseres Gewissen, wenn ich es nicht mehr esse. Von mir aus macht ja nichts. Solange wir noch welches essen dürfen. Ungern. Aber ja, ihr dürft. Mir fällt es ja selbst nicht so leicht, darauf zu verzichten. Ist aber eher so ein Gewohnheitsding. Puh, Glück gehabt. So gerne wie du Tiere hast, Pfote, wundert es mich, dass du überhaupt mal welche gegessen hast. Verstehe ich auch nicht. Und? Was habt ihr heute noch Schönes vor? Keine Ahnung. Bisschen abhängen vielleicht. Langweilig. Oh. Wir könnten die Katze von Frau Behrens suchen gehen. Was? Gute Idee. Dann können wir Könnekes von gegenüber auch direkt mal zu ihrem entlaufenen Bombay-Kater befragen. Ja. Gebombt. Seid ihr etwa wieder einer Gaunerei auf der Spur? Och, du hast mir doch versprochen, dass wir uns ein gemütliches Wochenende machen, Gabi. Ohne Aufregung. Das machen wir ja auch, Omi. Die Katze von Frau Behrens hat sich wahrscheinlich nur irgendwo hier in der Siedlung verirrt. Aha. In spätestens einer Stunde bin ich wieder da und wir spielen was. Die anderen müssen dann eh los. Ach schon. Ja, ich übernachte heute bei Klößchen und seinen Eltern. Und wir kriegen noch Besuch. Aber morgen kommen wir wieder. Na, dann ab mit euch. Wir helfen eben noch beim Spülen. Ich denke, das schaffe ich alleine, Gabi. Geht nur. Okay, danke, Omi. Bis später. Bis später. Wiedersehen. Tschüss, Frau Glockner. Ein gemütliches Wochenende ohne Aufregung, das gibt es bei TKKG höchst selten. Schauen wir mal, ob es Ihnen gelingt. Wann haben Sie Ihren Kater denn zum letzten Mal gesehen, Herr Könnecke? Vor 3 Tagen. Meine Frau und ich sind schon ganz krank vor Sorge, dass Bagheera vielleicht entführt worden ist. Wie kommen Sie darauf? In letzter Zeit wurde hier in der Siedlung häufiger ein seltsames Paar gesehen. Ein Mann und eine Frau waren mit einem Lieferwagen unterwegs. Dem Nummernschild zufolge hier aus der Stadt. Sie wirkten so, als suchten sie irgendwas oder irgendwen. Sind meist im Schritttempo gefahren. Sehr verdächtig. Der weiße Transporter. Ja, genau so einer hätte uns vor einer Stunde fast über den Haufen gefahren. Mhm. Und kurz darauf hat Frau Behrens ihre Siamkatze vermisst. Tatsächlich? Dann ist die ja vielleicht auch entführt worden. Bei einer Entführung wollen die Entführer doch immer Lösegeld. Ja. Hat sich denn jemand bei Ihnen gemeldet? Bisher nicht. Dann können wir auch nicht von einer Entführung sprechen. Ja. Zumindest klingt das Ganze eindeutig nach einem neuen Fall für TKKG. Oh ja. Das tut es. Ja. TKK wie? TKKG. So nennen wir uns, nach den Anfangsbuchstaben unserer Vornamen. Wir sind nämlich Detektive. Mhm. Und haben schon einige Fälle gelöst. Ja. Vielleicht sollte sich dein Vater lieber um die Sache kümmern, Gabi. Ist sowas nicht Sache der Polizei? Mein Papi ist übers Wochenende verreist. Oh. Aber die Polizei ist für entlaufene Tiere auch gar nicht zuständig. Oh. Für unsere Siedlung übernehmen wir das jetzt. Sobald wir was rausgefunden haben, melden wir uns bei Ihnen. Na schön, dann drücke ich euch und uns mal die Daumen. Danke schon mal, Kinder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Wiedersehen. Tschüss. Tja, Leute, dann wissen wir ja, was wir morgen machen. Was denn? Alle Nachbarn befragen, die ein Tier vermissen. Mal sehen, ob wir irgendeine Spur finden. Genau. Wenn ihr gleich los seid, drehe ich mit Oskar eine kleine Runde und mache Fotos von allen Aushängen an den Laternenpfählen. Dann wissen wir, an wen wir uns wenden müssen. Gute Idee, Pfote. Wo ist Oskar überhaupt? Aber... Als wir rübergegangen sind, war er noch bei uns. Oskar? Oskar, wo bist du? Oskar! Der ist bestimmt einem Eichhörnchen nachgejagt oder so. Oskar! Oskar! Bei Fuß! Oskar! Oskar! Wo steckte Oskar? Oskar! Gabi begann gerade, sich ernsthaft Oskar! Sorgen zu machen, als Oskar! Ihr Blick auf einen weißen Oskar! Lieferwagen fiel, der ein Stück entfernt Oskar! Am Straßenrand parkte. Schaut mal da links! Oh oh! Der weiße Transporter! Das ist nicht der von vorhin. Meinst du nicht? Nee, der andere war dreckiger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es derselbe ist. Dann sehen wir ihn uns mal an. Ja. Vorsichtig näherten sich TKKG dem Wagen und spähten durchs Fenster der Beifahrertür. Ein leerer Kaffeebecher, eine zerknüllte Zigarettenschachtel, aber von Oskar keine Spur. Hey, was gibt's denn da zu kratzen? Wir dachten... Ja. Wir suchen meinen Hund. Nach Ihrem Hund, genau. In meinem Auto? Oh. Oskar! Da bist du ja. Ein Glück. Sorry, falscher Alarm. Schon gut, kann ja mal vorkommen. Ich habe hier vorne nur ein Paket abgeliefert. Du kleiner Ausreißer. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Nicht nur du. Hm. Nichts als Unsinn im Kopf. Na, dann macht's mal gut. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Ich glaube, Oskar will irgendwas. Was hast du denn? Hey, nicht wieder abhauen. Wo will er denn hin? Oskar lief auf die andere Straßenseite, blieb vor dem Grundstück von Frau Behrens stehen und hüpfte an der Hecke auf und ab. Kommt, Freunde, das sehen wir uns mal an. Ja. Wartet auf mich. Da hängt ein Stoffhitzen an der Hecke. Ja, ist ja gut, Oskar. Aus! Moment. Mit spitzen Fingern löste Tim das mit Blumen gemusterte Stück Stoff aus der Dornenhecke. Und? Bitte sehr. Hä? Und dafür machst du so einen Alarm, Oskar? Das ist doch bloß Müll. Zeig mal her, Tim. Hier. Sieht aus wie ein Stück von einem Rocksaum. Wovon? Dem unteren, umgenähten Teil eines Damenrocks. Exakt. Und? Riecht irgendwie muffig. Aber auch süßlich. Iba, wer weiß, wer da schon alles dran war. Ist der rote Fleck da das, was ich denke? Yep. Blut. Ach, das ist voll eklig. Ist aber so. Zumindest mit 95%iger Wahrscheinlichkeit. Ob es von einem Tier oder von einem Menschen stammt, könnte man mit einer chemischen Analyse herausfinden. Dann weißt du bestimmt auch, was für ein Stoff das ist. Darf ich mal sehen, Gabi? Klar. Leinen. Englisches. Mit einer Beimischung von 15% Viskose. Kleiner Spaß. Aber das mit dem Leinen stimmt. Wisst ihr, was ich glaube? Mhm. Oskar hat eine erste Spur gefunden. Ja. Sieht ganz so aus. Du meinst? Dass der Stoff vom Rock vielleicht zu der Frau gehört, die möglicherweise die Katze von Frau Behrens mitgenommen hat. Oh. Und das könnte die Frau sein, die hier in der Siedlung mit dem Mann in dem weißen Transporter gesehen wurde. Ja, die Katze könnte zum Beispiel auf den Baum hier geklettert sein und wusste nicht, wie sie wieder runterkommt. Dann kam die Blumenrockfrau, hat ihr runtergeholfen, ist dabei an den Dornen der Hecke hängen geblieben, ja, und dann mit der Katze und ihrem Komplizen im Transporter abgehauen. Mhm. Und hat sich selbst oder das Tier bei der Aktion verletzt. Ja. Und dann kamen wir und sie hätten uns fast umgefahren. Ja. Bingo. Krass. Für den Abend trennten sich TKKG. Aber jeder grübelte noch lange über den Fall. Am nächsten Morgen trafen sie sich zum Frühstück wieder bei den Glockners und führten anschließend weitere Befragungen bei den Nachbarn durch, die ebenfalls Haustiere vermissten. 5 waren es insgesamt. 2 Hunde, 2 Katzen und eine Schildkröte. Und immer war am Tag des Verschwindens ein weißer Transporter in der Siedlung gesehen worden. Wir sagen Bescheid, sobald wir was wissen. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Ein Bombay-Kater, eine Siam-Katze, ein Chinook, ein norwegischer Lundehund. Und eine madagassische Spinnenschildkröte. Alles total seltene Tiere. Ja, die alle eine ganze Stange Geld gekostet haben. Wo liegt Madagaskar überhaupt? Madagaskar ist ein Inselstaat, der vor der afrikanischen Südostküste liegt. Gegenüber von Mosambik. Dort gibt es total viele seltene Tierarten. Ach klar, kenne ich. Und schon wieder hat der Computer zugeschlagen. Das hatten wir letzte Woche in Erdkunde. Upsi. Seltsam ist nur, dass sich bei keinem der Besitzer irgendwelche Entführer gemeldet haben. Was wollen die Diebe also mit den Tieren? Vorausgesetzt, die Tiere sind wirklich gestohlen worden und nicht einfach abgehauen. Glaub ich nicht. Das wäre schon ein seltsamer Zufall. Und die Hunde und Katzen hätten doch auf jeden Fall wieder nach Hause gefunden. Spricht also dafür, dass sie gestohlen wurden. Vielleicht sollten sich die Leute einfach alle extrem hässliche Haustiere anschaffen. Dann hätte auch niemand Interesse daran, sie zu stehlen. Wartet mal eben. Ja, glaub, ich weiß schon. Was kommt denn jetzt? Guckt mal, habe ich Tim gestern Abend schon gezeigt. Hier, der hässlichste Hund der Welt. Okay. Irgendwie tut er mir leid. Ja. Oder hier, auch nicht schlecht, der Blobfisch. Irre, oder? Blob Andrews. Kannst du nicht einmal ernst bleiben, Klößchen? Oh, Entschuldigung. Beim Thema Tiere verstehst du keinen Spaß. Was, Pfote? Nee, tu ich nicht. Das tut mir leid. Oh. Lass den Hundewelpen blicken, sonst kann ich dir nicht böse sein. Sollst du ja auch nicht. Okay, schon verziehen. Oh, Glück gehabt. Dann sollten wir jetzt vielleicht einfach zu euch auf die Terrasse gehen, Gabi, und alle unsere Ideen und Gedanken aufschreiben. Natürlich nur ernst gemeinte. Mhm. Sehr gut. Na, kommt. Dann könnten wir auch direkt mal nach deiner Oma sehen. Gute Idee, Klößchen. Was ist los, Oskar? Psst! Dahin! Was denn? Ungefähr 100 Meter entfernt parkte ein weißer Transporter am Straßenrand. Los, hinter den Stromkasten. Kommt, schnell. Ein Stück davor hockte eine Frau in einem geblümten Leinenrock an einem Gartentor. Das ist die Frau, die wir suchen. Der Rock hat dasselbe Muster wie der Stoff, den Oskar in der Hecke entdeckt hat. Was, das kannst du von hier aus sehen? Na klar. Gabi hat recht. Unten am Saum fehlt auch ein Stück. Ich glaube, die versucht, irgendwas anzulocken. Ja, sie hat was Braunes in der Hand. Ein Stück Trockenfleisch. Neugierig schob sich ein kleiner, gefleckter Kopf durch das Gitter der Gartenpforte. Es ist eine Katze. Oh. Ja. Oh. Oskar, aus! Oh, oh nein! Oh. Oskar, bleib hier! Aber Oskar dachte gar nicht daran. Denn er hatte den Geruch von dem Blümchenstoff wiedererkannt und rannte nun direkt auf die Frau zu. Oskar! Oskar, mein Fuß! Verflucht, was wollen die denn jetzt? Shit! Die Frau sprang in den Transporter. Hey, was? Aber Oskar sprang hinterher. Was macht der Köter hier, verdammt? Jetzt fahr schon los, Mann! Schmeiß den Hund wieder raus! Später! Und jetzt gib endlich Gas, da hinten kommt der Girl! Oh, halt mir die Töle bloß vom Leib! Stehen bleiben! Oskar! Anhalten! Oskar! Hey, stehen bleiben! Oskar! JK15. Ein Wassertransporter, sagst du? Ja, genau, Herr Kommissar. Fabrikat? Wie? Von welchem Hersteller stammt das Fahrzeug? Keine Ahnung. Die sehen alle gleich aus, finde ich. Unbekannt. Und wie heißt der Hund, der entführt wurde? Oskar. Rasse? Cocker Spaniel. Cocker Spaniel. Auf dem linken Auge ist er blind. Das hat einen trüben Schimmer. Fällt aber nur auf, wenn man genau hinsieht. Fellfarbe? Schwarz-weiß gefleckt. Und ein rotes Halsband hat er. Mhm. Da ist auch eine Marke mit seinem Namen und unserer Adresse dran. Rotes Halsband. Ja. So, dann habe ich alles. Da wird sich dein Vater ja freuen, dass seine Tochter mal wieder in einen Kriminalfall verwickelt ist. Der ist gerade gar nicht da. Ist übers Wochenende mit meiner Mami verreist. Ah, der Glückliche. Aber die Kollegen von der Kripo haben ja gefühlt jedes Wochenende frei. Weiß er denn schon Bescheid? Hab ihn eben angerufen. Er und Mami würden am liebsten sofort nach Hause kommen. Aber sie haben beide was Komisches gegessen oder sich irgendein Virus eingefangen. Oh. Und verbringen die meiste Zeit auf dem Klo. Vor morgen Abend sind sie nicht wieder da. Das heißt, du bist ganz alleine? Nee, meine Omi ist bei uns zu Hause. Ah. Und draußen warten meine Freunde. Die schlafen auch heute bei uns. Na, immerhin. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, zunächst mal überprüfen wir das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs. So ermitteln wir den Halter. Und dann statten wir dem einen Besuch ab. Kann man da mitkommen? Nee, kann man nicht. Bei uns in der Nachbarschaft sind noch mehr Tiere verschwunden. Ja, davon habe ich schon gehört. Die sind bestimmt alle von der Frau und ihrem Komplizen entführt worden. Woher weißt du denn, dass die zweite Person ein Mann war? Das konnte man im Rückspiegel erkennen. Ah. Er hatte einen Bart und eine Glatze. Und die Frau hatte ein blaues T-Shirt an und einen weißen Leinenrock mit Blümchenmuster. Oh. Unten am Saum ist ein Stück abgerissen. Hier ist es. Mann, Mann, Mann, du bist ja ganz schön auf Zack. Okay. Bart und Glatze. Leinenrock. Blümchenmuster. Stoffstück anbei. Das da unten am Rand ist übrigens höchstwahrscheinlich ein Blutfleck. Was? Ob von einem Menschen oder einem Tier, haben wir aber noch nicht herausgefunden. Na, irgendwas müssen wir ja auch noch machen. Stimmt. Aber Sie überprüfen ja schon das Kennzeichen und so. Könnten Sie mich vielleicht anrufen, wenn Sie wissen, wem der Transporter gehört? Das kann dein Vater dir sagen, wenn er am Montag wieder im Dienst ist. So lange kann ich nicht warten. Musst du aber leider. Menno. Aber kleiner Tipp. Stöbert mal die Kleinanzeigen im Internet durch oder diese Online-Haustierbörsen. Da werden immer mal wieder entlaufene oder gefundene Tiere reingestellt. Oskar ist aber nicht entlaufen, er wurde entführt. So wie du den Tathergang beschrieben hast, ist dein Hund den mutmaßlichen Tierdieben hinterhergerannt, in ihr Auto gesprungen und dann sind sie mit ihm weggefahren. So richtig von Entführung sprechen kann man hier also nicht. Ach nein, was denn dann? Liebe Gabi, machen wir es doch so. Wir sagen Bescheid, wenn wir Oskar gefunden haben. Ich verspreche, dass wir tun, was wir können. Abgemacht? Was anderes bleibt mir ja wohl nicht übrig. Tschüss dann. Und strengen Sie sich an beim Suchen. Wird gemacht, Frau Oberkommissarin. Und Kopf hoch. Wir finden Oskar schon. Vom Polizeirevier aus fuhren TKKG zurück zum Haus der Glockners und erzählten Gabis Oma von den schrecklichen Vorkommnissen. Anschließend zogen sie sich in den Schuppen zurück, ihr Bandenhauptquartier hinten im Garten, und durchforsteten das Internet. Sie hofften, irgendeinen Hinweis auf Oskar und die anderen verschwundenen Tiere zu finden. Hier bietet jemand einen sibirischen Tiger zum Kauf an. Mhm. 12 Monate alt, weißes Fell. Mhm. Preisverhandlungssache. Ach echt? Und 2 Leoparden. Auch 12 Monate alt. Ach nee, ist beides leider nur für Zoos. Du sollst nicht nach Raubtieren suchen, Klößchen, sondern nach Haustieren. Ist doch krass, was die Leute so alles loswerden wollen. Ich meine, hallo, ein weißer sibirischer Tiger. Oder hier, Luchs zu verkaufen. 3.900 Euro. Da steht sogar eine Handynummer. Auf der Seite bin ich auch gerade. Da sucht jemand ein Gepardenjunges. Bevorzugt männlich, für Handaufzucht und Import nach Deutschland. Oder das hier ist auch nicht schlecht. Ich suche einen Puma. Oh. Was will denn jemand mit einem echten Puma? Tja, vielleicht zähmen? Leute, wenn ihr Gabi nicht total auf die Palme bringen wollt, würde ich empfehlen, dass ihr bei Haustieren guckt. Hast ja recht. Apropos, wo bleibt sie überhaupt? Ihre Oma wollte irgendwas. Ah, ich komme nicht wirklich drauf, was die Blumenrockfrau und der Glatzkopf mit den Tieren wollen. Vielleicht schmuggeln sie Drogen damit. In einer Schildkröte? Unwahrscheinlich. Hä? Warum? Im Panzer? Ach Quatsch. Oder sie verkaufen die Felle. Da habe ich neulich was drüber gelesen. Stimmt. Tiermafia und so. Das würde Pfote über Oskar aber wahrscheinlich nicht so gern hören. Psch, sie kommt. Oha. Das Nummernschild vom Transporter war gestohlen. Ach, echt? Woher weißt du das denn schon wieder? Der Polizist von eben hat angerufen und Bescheid gesagt. Mist. Und jetzt? Haben wir keine Ahnung, wo Oskar stecken könnte. Wir finden ihn, Pfote. Ja. Ganz bestimmt. Und wenn nicht? Die Möglichkeit scheidet aus. Absolut. Im Netz gibt's total viele Seiten, wo Haustiere angeboten werden. Hier zum Beispiel. Schau mal, hier gibt's einen schwarzen Kater. Schwarzer Mini-Panther zu verkaufen. Bombay-Kater. Was? Bombay. Von mir aus? Preis 1000 Euro. Papiere leider abhanden gekommen. Das heißt, man hat die Papiere verloren. Ort? Sieh an. Hä? Das ist sogar hier ganz in der Nähe. Bad Finkenstein. Nee, ne? Doch. Zeig mal her. Da. Oh. Das ist Bagheera. Hä? Wer? Der verschwundene Bombay-Kater von gegenüber. Oh, genau. Ist ja ein Ding. Und das da drunter ist Araya von nebenan. Oh. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Oh. Echt? Woran siehst du das? An ihrem Halsband. Seht ihr? Da hängt ein kleiner Bernstein dran. Mach mal größer, Klößchen. Warte, so. Ja. Stimmt. Ja. Und sie hat unterschiedlich farbige Augen. Eins blau, eins hellgrau. Das ist ziemlich außergewöhnlich. Sie haben Katze abzugeben. Preis 1000 Euro. Papiere? Leider abhanden gekommen. Schon wieder. Oh. Ort? Wieder Bad Finkenstein. Und dieselbe E-Mail-Adresse wie bei dem schwarzen Kater. Unglaublich. Das gibt's ja nicht. Und beide Anzeigen sind gestern Nacht reingestellt worden. Dann haben wir doch die Lösung und sie ist ganz einfach. Die Blumenrockfrau und der Glatzenmann klauen seltene Tiere aus Vorgärten und verkaufen sie anschließend im Netz. Ja. Aber ohne irgendwelche Papiere, wo drin steht, dass denen die Tiere auch gehören? Die braucht man, oder? Nicht unbedingt. In den Papieren steht, was für einen Stammbaum eine Katze oder ein Hund hat. Aha. Züchter geben sowas immer dazu, wenn man eines dieser beiden Tiere kauft. Auch einen Impfpass kriegt man. Überhaupt keine Papiere zu besitzen, hat schon einen komischen Beigeschmack für einen Käufer. Allerdings. Ja, und außerdem sind fast alle Haustiere gechippt. Ah, ja. Also Mikesh, der Kater von meiner Ma, ist das zumindest. Chip? Der hat einen Mikrochip unterm Fell. Und wenn Mikesh mal verloren geht, kann ein Tierarzt den Chip auslesen. Aha. Und da steht dann die Adresse meiner Ma drauf. Und für den Chip hat der Besitzer auch so eine Art Pass. Also ist es nicht so richtig schlau, gestohlene Tiere ohne Papiere im Internet zu verkaufen, oder? Nee. Eher nicht. Aha. Die Besitzer könnten ihre Haustiere ja im Netz entdecken und der Polizei Bescheid sagen. Stimmt. Aber wer sagt denn, dass Kriminelle immer schlau vorgehen und sich alles bis ins letzte Detail überlegen? Vielleicht machen der Glatzenmann und die Blumenrockfrau das ja zum ersten Mal und haben gedacht, sie verdienen schnell und unkompliziert Geld damit. Es ist sogar ziemlich selten, dass es richtig clevere Gangster gibt. Nach dem, was Papi so erzählt, sind die meisten ziemliche Knallköpfe. Was sie oft aber auch ziemlich gefährlich macht. Stimmt. Aber wie gehen wir denn jetzt vor? Wenn wir davon ausgehen, dass das hier die vermissten Tiere aus der Nachbarschaft sind... Dann haben die Leute, die sie zum Kauf anbieten, Oscar in ihrer Gewalt. Wenn es dieselben Täter sind. Was aber sehr wahrscheinlich ist. Sollen wir die Polizei anrufen? Und was würde die tun? Den Tierdieben vielleicht eine Falle stellen. Dann haben wir Oscar aber immer noch nicht wieder. Wir dürfen ihn auf keinen Fall in Gefahr bringen. Werden wir nicht. Nee. Und wenn wir den Gangstern eine Falle stellen? Und wie soll die aussehen? Naja, wir könnten denen eine E-Mail schreiben, in der steht, dass wir uns für den Mini-Panther interessieren und ihn gern kaufen würden. Dafür bräuchten wir 1000 Euro. Und Oscar wäre weiter in deren Gewalt. Lass Klößchen doch mal erzählen. Also, nur mal so rumgesponnen. Wir bestellen die Verkäufer an irgendeinen Übergabeort. Zum Beispiel in Bad Finkenstein. Am Übergabeort zeigen wir uns aber nicht, sondern verstecken uns. Und wenn die Typen dann kommen, ist eben keiner da, der den Kater kaufen will. Sie ziehen wieder ab und wir verfolgen sie. Gute Idee. Und in ihrem Versteck finden wir dann Oscar, befreien ihn und sind ratzfatz über alle Berge. Und die anderen Tiere? Naja, die befreien wir auch. Und wie verfolgen wir den Transporter? Auf unseren Fahrrädern? Oh, dachte ich. Sorry, Klößchen, aber ich glaube, das wird nichts. Nee. Ja, schade. Vielleicht ja doch. Echt? Und wie? Würde mich auch interessieren. Dafür bräuchten wir vor allem dich, Karl. Okay. Hör zu! Schnell erzählte Tim den anderen von seiner Idee. Sie konnte natürlich daneben gehen, aber wenn TKKG Oscar und die anderen Tiere jemals wiedersehen wollten, mussten sie es probieren. Während Karl nach Hause fuhr, um ein paar Sachen abzuholen, schrieben Tim, Gabi und Klößchen eine E-Mail an die angegebene Adresse in der Verkaufsanzeige. Bereits 20 Minuten später erhielten sie eine Antwort. Alles klar. Übergabe des Katers, morgen Vormittag 10 Uhr am Ostufer des Bad Finkensteiner Sees. Mann, ist das aufregend. Aber echt. Den Rest des Tages verbrachten die Junior-Detektive mit Vorbereitungen und überbrückten die übrige Zeit beim Kartenspiel mit Oma Glockner. Gabi machte sich schreckliche Sorgen um Oscar und bekam in der Nacht kaum ein Auge zu. Aber dann war der nächste Morgen da. Und TKKG fuhren mit der S-Bahn nach Bad Finkenstein. Am Ostufer des Sees legten sie sich hinter dichten Büschen auf die Lauer. Kurz vor 10. Dann müssten sie gleich kommen. Ja. Hoffentlich. Jemand ein Stück Schokolade? Hä? Nee. Nee. Ja, aber ich brauche eins. Lecker. Da sind sie. Ja. Die Frau hat ja immer noch den Blumenrock an. Vielleicht braucht sie das Geld ja für neue Klamotten. Klößchen. Warum? Kann doch sein. In der Tragebox ist bestimmt Bagheera. Hätten wir Königes eigentlich Bescheid sagen müssen, dass ihr Kater im Netz zum Verkauf angeboten wird? Dafür ist es jetzt ein bisschen spät. Wir kümmern uns ja gerade drum, dass sie Bagheera zurückkriegen. Ich könnte diesen gemeinen Typen den Hals umdrehen. Und die uns wahrscheinlich auch. Schaut mal, wie genervt die aussehen, dass noch kein Käufer da ist. Glatzkopf guckt dauernd auf die Uhr. Dann hauen die bestimmt gleich wieder ab. Hast du alles dabei, Karl? Ja, willst du mich das noch fragen? Ja. Sorry, ich will ja nur, dass alles klappt. Wird es schon. Und dann führen die zwei uns auf direktem Weg zu Oskar. Ja, bitte, bitte. Hoffentlich denkt Frau Behrens dran, ab und zu mal nach deiner Oma zu sehen, Gabi. Hab sie vorhin per SMS dran erinnert. Ah, gut. Da ist aber jemand ziemlich aufgeregt, was? Nee, ich bin die Ruhe selbst, Klößchen. Siehst du doch. Sorry. Jetzt gehen sie wieder. Mann, die sind auf 180. Die streiten richtig. Los, Leute, hinterher. Im Schutz von Bäumen und Büschen folgten TKKG dem Gaunerpärchen Richtung Parkplatz. Bist du sauer, Tim, weil ich gesagt habe, dass du aufgeregt bist? Ach was, ist schon wieder vergessen. Du redest eben ein bisschen viel und manchmal auch ganz schön Unsinn. Ich glaube, ich habe das nur gesagt, weil ich selber aufgeregt bin. Todes sogar. Hab ich mir schon gedacht. Karl, bereit? Moment. Karl nahm seinen Rucksack ab und zog eine Spielzeugpistole heraus. Mein Name ist Vierstein. Karl Vierstein. Ihr verratet uns noch. Entschuldigung. Da ist der Transporter. Neben einer Reihe anderer Autos parkte der schmutzige, weiße Lieferwagen. Stopp! Nur wenige Meter davon entfernt stand eine Eisbude, um diese Uhrzeit noch geschlossen. Schaffst du es von dem Bütchen aus, Karl? Ich denke schon. Dann renn rüber und schieß. Allein? Wenn du willst, komm ich mit. Wär mir irgendwie lieber. Dann los. Viel Glück. Schnell huschten Karl und Tim hinter die Eisbude. Die Blumenrockfrau und der Glatzkopf hatten sie nicht bemerkt und stiegen in ihr Auto. Jetzt! Karl hob die Spielzeugpistole. Im Lauf steckte ein Plastikpfeil mit einem Gummisaugnapf. Direkt dahinter hatte Karl einen Mini-Peilsender eingebaut. Worauf wartest du noch? Und wenn ich daneben schieße? Hörst du nicht. Und jetzt schieß endlich. Karl drückte ab und der Pfeil blieb am Heck des Transporters haften. Ja, Treffer. Klasse. Im Schritttempo fuhr der Lieferwagen vom Parkplatz und bog rechts auf die Landstraße ab. Gut gemacht, Karl. Ja, super Schuss. Danke. Und mit deiner Handy-App kannst du jetzt echt sehen, wo die hinfahren? Wenn der Pfeil mit dem Sender nicht von dem Transporter abfällt, ja. Ach, wird er schon nicht. Los, da vorne steht ein Taxi. Klößchen, hast du genug Geld? Klar, für irgendwas muss Taschengeld ja gut sein. Schokolade kriege ich umsonst. Und für was anderes gebe ich nichts aus. Das gönnen wir uns jetzt. Dann kommt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Taxifahrer schien auf dem Seeparkplatz eine Pause zu machen. Auf Kundschaft konnte er hier nicht wirklich hoffen. Bitte folgen Sie dem weißen Lieferwagen da hinten auf der Landstraße. Hey, bleib geschmeidig, Bruder. Was ist denn für ein Lieferwagen? Moin! Mann! Mann! Oh Mist, der ist schon weg. Aber vielleicht holen wir ihn noch ein. Moment mal. Euch Vögel kenne ich doch. Euch habe ich im Winter drüben in der Stadt vom Weihnachtsmarkt ins Villenviertel gefahren. Stimmt. Und sie hatten noch Sommerreifen drauf. Genau. Ja. Obwohl es ja geschneit hat. Ja, Mann, so war's. Alles im Lack bei euch? Ach. Geht so. Im Moment eher nicht. Würden Sie bitte losfahren? Wir verfolgen nämlich jemanden. Ja, Mann. Genau so war's im Winter auch. Habt ihr Geld? Klößchen hielt dem Mann einen 10- und einen 20-Euro-Schein hin. Reicht das? Ja, Mann. Wir rechnen ab, wenn wir da sind. Schnallt euch mal besser an. Okay, Sicherheit geht vor. So, Freunde der gepflegten Tanzmusik. Und festhalten! Sie wären bestimmt auch ein guter Rennfahrer. Ihr könnt ruhig du sagen. Ich bin Ronny. Tim. Gabi. Klößchen. Karl. Warte. Löschen? Freut mich. Hab Glück, dass ich überhaupt da war. Hatte heute Morgen eine Fahrt vom Flughafen nach Finkenstein. Und auf dem Rückweg habe ich mir gedacht, Ronny, du bist jetzt die ganze Nacht durchgefahren. Jetzt chillst du erstmal schöne Runde auf dem Parkplatz am See. Ja, und dann chill ich da so und dann seid ihr plötzlich da und müsst wieder jemanden verfolgen. Ist ja abgefahren, oder? Ja, ziemlich. Total. Aber nicht so abgefahren wie die Peilsender-App, die Karl entwickelt hat. Ich komme da gar nicht drüber weg. Sowas kannst du? Cool. Ist noch relativ neu. Und du wusstest das, Tim? Hat er mir neulich nach der Informatik-AG erzählt. Mhm. Deshalb kam ich gestern drauf, dass wir die App ja nutzen können, um rauszufinden, wo Oskar ist. Gute Idee. Ihr seid mehr so die Geheimagententypen, oder? So Mini-Agenten. So was Ähnliches. Würden Sie bitte auf die Straße gucken? Mhm. Klar. Obwohl ich ja mehr so der Gefühlsfahrer bin. Ist klar. Karl schaute auf sein Handy. Auf dem Display war eine Art Straßenkarte zu sehen. Darauf bewegte sich ein roter Punkt. Sind das Oskars Entführer? Hä? Ja, fahren gerade auf die Stadtautobahn. Wir müssen bitte an der nächsten Möglichkeit auf die Stadtautobahn fahren. Hoffentlich hält der Peilsender auch beim Schnellfahren. Kein Problem für Spezialagent Ronny. Unterwegs in geheimer Mission. Zwanzig Minuten dauerte die Fahrt. Mithilfe von Karls Handy-App konnten TKKG genau verfolgen, wohin der weiße Transporter fuhr. Sogar die Straßennamen wurden angezeigt. In einem Industriegebiet in der Nähe der Autobahn blieb der rote Punkt dann plötzlich stehen. Die haben angehalten. Ja, fahr mal langsamer bitte, Ronny. Klar. Vielleicht wollen die zum Großmarkt. Ach nee, heute ist ja Sonntag. Jetzt müssten wir eigentlich direkt auf den Transporter zufahren. Ecke Frachtstraße steht der. Da vorne kommt aber nichts. Ist ja auch noch ein Stück. Voll ausgestorben ist das hier. Sonntags ist im Industriegebiet immer tote Hose. Hätte ich euch gleich sagen können. Da kommt die Frachtstraße. Ja, aber ein Transporter steht da nicht. Muss er laut App aber. Genau an der Kreuzung steht der rote Punkt. Hoffentlich ist der Pfeil nicht abgefallen. Oh, Vorsicht, Ronny. Stopp. Was denn? Ja. Oh. Ups. Der Punkt ist verschwunden. Was? Kein Wunder. Wir sind ja auch gerade über den Pfeil mit dem Sender gefahren. Nee, oder? Ach, Menno. Echt jetzt? Mhm. So ein Mist. Oh, shit. Sorry, Leute. Den bezahle ich euch natürlich. Ist schon okay. Ich werd's überleben. Dann ist die Fahrt aber umsonst. Abgemacht. Danke. Mist, jetzt wissen wir nicht, wo die hingefahren sind. Wir finden Oskar. Ganz bestimmt Pfote. Auf jeden Fall. Fahr hier mal rechts, Ronny. Vielleicht ist denen der Pfeil ja beim Abbiegen abgefallen. Ja, möglich. Das Taxi bog in die Frachtstraße ab und fuhr im Schritttempo an diversen Hofeinfahrten vorbei. Nach einer Weile... Da links steht er! Wo? Das andere Linksklößchen. Ach so, ja, das ist er. Und tatsächlich, auf dem Hof einer heruntergekommenen Werkstatt parkte der weiße Transporter. Super, Ronny! Ach was, das war purer Zufall. Von der Frau und dem Glatzkopf allerdings weit und breit keine Spur. Die Tiere müssten in dem flachen Gebäude da sein. Oder in dem kleinen daneben. Jetzt holen wir dich, Oskar. Halt durch. Und wie kommen wir über den Zaun? Klettern, Klößchen. Oh. Helft ihr mir? Klar. Natürlich. Gut. Dann klappt's. Ich hab zwar keine Ahnung, was ihr vorhabt, Leute, aber ich finde die ganze Aktion total cool. Vorschlag. Ich mach jetzt Feierabend und fahr nach Hause. Ist nicht weit von hier. Und wenn ihr durch seid, ruft ihr mich an und ich fahr euch für Ome zurück in die Stadt. Für wen? Umsonst, Mann. Für Noppes. Gratis. Kostet nix. Ach so. Super. Danke, Ronny. Cool. Na dann, nochmal abgemacht. Kein Ding. Geheimagenten müssen zusammenhalten. Hier, meine Karte. Danke. Ich will ja nicht drängeln, aber wir müssten wirklich langsam da reingehen. Geht los. Bis später dann. Ciao. Tschüss. Wünsch uns Glück. Viel Glück, Leute. Macht sie fertig. Der Metallzaun, der das Gelände umschloss, war sogar für Klößchen kein großes Hindernis. Jetzt schlichen TKKG am Werkstattgebäude entlang und spähten durch die schmutzigen Scheiben ins Innere. Schaut mal, diese Schweine! An die 20 Drahtkäfige waren zu erkennen. In fast allen hockten Tiere, meist Hunde und Katzen. Da ist doch eine Schildkröte. Bestimmt die geklaute. Seht ihr Oskar irgendwo? Nee, leider nicht. Da ist eine pechschwarze Katze. Das da links könnte eine siamesische sein. Da ist der Chinook. Und daneben der Lundehund. Alle gestohlenen Tiere aus Gabis Nachbarschaft waren da. Und noch einige mehr. Nur einer fehlte. Oskar ist nicht dabei. Wir gehen da jetzt rein. Oh, Bingo. Ist sogar offen. Sollen wir nicht lieber erst die Polizei anrufen? Solange wir Oskar nicht haben, auf keinen Fall. Ich bin bei Klößchen. Ihr seht euch da drin um und ich schaue nach, ob Oskar vielleicht in dem kleinen Gebäude da drüben ist. Aber da sind bestimmt der Glatzkopf und die Frau drin. Ich werde ja auch nicht an die Tür klopfen und nett guten Tag sagen. Wir machen es so, wie Tim sagt. Aber pass auf dich auf und beeil dich. Klaro, bis gleich. Und wir gehen rein. Los, kommt. Los, Karl. Na toll. Moment mal. Gabi ging um die Käfige herum. Oskar! Jetzt aber. In einem ganz kleinen Gitterkäfig, versteckt hinter den übrigen, hockte Oskar und war offensichtlich überglücklich, dass Gabi ihn gefunden hatte. Ist ja gut, jetzt sind wir ja da. Ja, ganz ruhig. Gabi, kannst du irgendwas machen, damit die anderen auch aufhören zu bellen? Ja, bitte. Du kennst sie doch mit Namen. Zumindest den Chinook und den Lundehund. Oh, ist das laut. Milou, aus. Zoe, aus. Ja, brav, ganz brav. Und du da, aus. Es ist alles gut. Aus. Oh, ist ja ein Ding. Die hören auf dich. Milou und Zoe kenne ich ja auch, aus der Nachbarschaft. Aber den Weißen da nicht. Anscheinend mag er mich. Pfote, die Hundeflüsterin. Können wir jetzt vielleicht die Polizei rufen? Erst muss Tim mal wieder da sein. Das scheint er gehört zu haben. Aus! Aus, sag ich! Was ist denn hier los? Ja, brav. Wir haben Oskar wiedergefunden. Echt? Ja. Hier drüben ist er. Oh, Mensch, Oskar. Wie schön, dich zu sehen. Ja, das ist ja gut. Psst, ruhig, Oskar. Jetzt hole ich dich erstmal aus diesem blöden Käfig. Und Tim, hast du Glatzenpeer und die Frau gesehen? Die sind in dem Büro drüben. Streiten sich, wer losfährt, Hundefutter kaufen oder so. Oh, so genau konnte ich das durchs Fenster nicht verstehen. Ach, seht ihr? Die Polizei hätte längst hier sein können. Was, wenn die beiden gleich da rauskommen und uns hier drin entdecken? Wer weiß, was die mit uns machen? Jetzt halt mal die Füße still, Karl. Und lass uns überlegen, was zu tun ist. Ich hätte eine Idee. Ja? Lass hören. Naja, wir müssen eben dafür sorgen, dass unsere beiden Ganoven nicht aus dem Büro rauskommen. Aber... Du willst sie einschließen. Nee, da steckt ja kein Schlüssel. Aber ich weiß was Besseres. Hör zu. Ich fahre jetzt zur Tanke und kauf Hundefutter. Dafür machst du nachher die Käfige sauber. Auf gar keinen Fall. Ich mach immer die Käfige sauber. Das ist voll der Drecksjob. Na und? Meinst du, das hier ist ein Wunschkonzert oder was? Wir machen Schere, Stein, Papier. Der Gewinner fährt zur Tanke, der Verlierer macht sauber. Okay. Aber ohne Brunnen. Brunnen ist für Anfänger. Wer zwei vorne liegt, hat gewonnen. Alles klar. Gut. Schere schneidet Papier. 1-0 für mich. Nochmal. Stein schlägt Schere. 1-1. Jetzt aber. Was ist denn jetzt los? Verdammt, wer hat denn die Köter rausgelassen? Da drüben, vor der Werkstatttür. Oh. Das sind doch die Gören von gestern. Was machen die denn hier? Los, raus hier. Die kaufen wir uns. Ich gehe nicht da raus. Die Töhlen nehmen uns auseinander. Geh du doch. So ein Mist, was machen wir denn jetzt? Nena, die haben die Bullen gerufen. Oh, ich glaub's ja nicht. Und wir sitzen hier drin fest. Verflucht. Moment, ich mach ihn auf. Du bist das, Gabi Glockner. Hast du eben angerufen? Ja, das war ich. Tag, Herr Kommissar. Was ist denn mit den Hunden los? Die passen auf, dass die beiden Ganoven nicht abhauen. Was für Ganoven? Die zwei da hinten im Büro. Der Glatzenmann und die Blumenrockfrau. Was? Habe ich Ihnen doch gestern auf dem Revier erzählt. Die meinen Oscar mitgenommen haben. Ja. Das ist der kleine Schwarz-Weiße da. Die anderen Hunde haben die bei uns in der Nachbarschaft geklaut. Drüben in der Werkstatt sind auch noch Katzen und eine Schildkröte. Und das da sind meine Freunde. Hallo. Tag. Hi. Wie sollen wir an den Hunden vorbeikommen? Also, ich trau mich da nicht dran. Nee. Das ist kein Problem. Oscar, Milou, Zoe, aus! Und du auch. Aus, sag ich. Die gehorchen ja aufs Wort. Unglaublich. Oh. Jetzt können sie die beiden festnehmen. Und ihr könnt rüberkommen. Na dann. Wollen wir mal. Keine Angst, die tun nichts. So ganz geheuer sind die mir nicht. Die wollen nur spielen. Na, Schiss vor den Hunden gehabt? Also, ich ja. Ich nicht. Nö. Du bist wenigstens ehrlich, Karl. Aber euch beiden glaube ich kein Wort. Wieso? Also, wir wollten auf die Katzen aufpassen. Und auf die Schildkröte. Genau. Und deshalb mussten wir bei der Werkstatt bleiben. Exakt. In der offenen Tür. Ist klar. Ja. Offene Tür wegen Lüftung. Schaut mal. Jetzt holen Sie sie. Polizei, kommen Sie raus. Und halten Sie die Hände so, dass wir sie sehen können. Halten Sie die Hunde zurück. Wir können das alles erklären. Ja. Es ist nicht so, wie es aussieht. Nein, nein. Sie sind vorläufig festgenommen wegen Verdacht des Diebstahls und der Hehlerei. Aber na los. Es steht Ihnen frei, sich zu den Tatvorwürfen zu äußern. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, einen Anwalt zu kontaktieren. Sie können sich aber auch zu einem späteren Zeitpunkt äußern. Haben Sie die Belehrung verstanden? Ja. Haben wir. Müssen wir Ihnen Handschellen anlegen oder geht das so? Nee. Nicht nötig. Gut, dann fahren wir jetzt gleich mal aufs Revier. Ich sag noch schnell in der Zentrale Bescheid, dass die jemanden schicken sollen, der die Werkstatt untersucht und die Tiere mitnimmt. Zentrale für Meier 1? Hier Zentrale. Schickt bitte mal einen zweiten Wagen ins Industrie. Dann mal hier entlang. Süd. Nach Ihnen. So ein verdammter Mist. Eine Schnapsidee war das. Na ja, wer hat sie denn gehabt, die Schnapsidee? Ich war's jedenfalls nicht. Oh, dieser Köter macht mich irre. Diesen Köter weg. Gut gemacht, Oscar. Braver Hund. Tja, Pech gehabt, was? Mit Oscar Glockner sollte man sich eben nicht anlegen. Und Tiere aus Vorgärten klauen sollte man auch nicht. Auf keinen Fall. Sie sollten sich was schämen. Klappe. Okay, wir können. Alles klar. Die Kollegen sind unterwegs, da könnt ihr dann mitfahren. Wir müssen auf dem Revier eure Aussagen aufnehmen. Nicht nötig. Wir haben einen Fahrer. Der bringt uns hin. Okay. So, einmal die Köpfe einziehen. Was für einen Fahrer haben wir denn? Kennen wir den? Ja, Mann, kein Problem. Wir Geheimagenten müssen zusammenhalten. Ach so, Ronny. Ach, klar. Der Oberagent. Oscar, bin ich froh, dass ich dich wieder habe. Er meint, dass er was zu essen vertragen könnte. Du musst nicht immer von dir auf andere schließen, Klößchen. Also, hab ich doch gar nicht. Oscar und ich verstehen uns eben. Du kriegst was zu essen, Oscar. Und ihr da hinten auch. Ist Oscar denn jetzt eigentlich auch Vegetarierpfote? Also, weil du doch kein Fleisch mehr isst. Ja, genau. Er sagt, auf überhaupt gar keinen Fall. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Dreh. Zusammen sind wir TKKG. Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprechern Sebastian Fitzner, Felix Strüven,